3e B. Genau. Gibt es hierzu noch Fragen? Sonst könnten wir mit dem nächsten Punkt weitermachen. Moment, bevor wir weitermachen, würde ich gerne noch ein paar Ideen für die Werbung besprechen. Vielleicht können wir diesen Punkt kurz dazwischen schieben? Kein Problem. Also ergänzen wir als Punkt 3 im Protokoll weitere Werbemaßnahmen. Was genau ist denn Ihre Idee? Ja, also wir würden gerne in den lokalen Zeitungen und auch Online-Werbung machen. Also Zeitungsanzeigen und Anzeigen in den sozialen Medien. Mit den lokalen Zeitungen haben wir ja seit langer Zeit Kooperationsverträge. Das sollte also relativ günstig sein. Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, ich finde, wir brauchen keine Zeitungsanzeige. Es läuft doch heute alles online. Ja, das stimmt. Wir könnten uns wirklich überlegen, ob wir nicht die Kooperationsverträge mit den Zeitungen auflösen. Dann hätten wir mehr Geld für das Online-Marketing. Also, das führt jetzt zu weit. Jetzt werden hier keine Verträge aufgelöst. Wir sollten nur entscheiden, ob wir neben der Internetwerbung auch Anzeigen in die Zeitungen setzen oder nicht. Herr Gonka, Sie sind der Experte. Was meinen Sie? Naja, ich verstehe das Argument von Frau Hoos. Aber wir wollen ja nicht nur die junge Zielgruppe ansprechen. Und ein Großteil der älteren Menschen liest nun mal die Zeitung. Das stimmt. Also setzen wir Zeitungsanzeigen auch auf die To-Do-Liste. Wer würde sich darum kümmern? Ich kann das machen, war ja auch meine Idee. Super. Schaffen Sie das in den nächsten 2 Wochen? Moment, heute ist der 6.7. in 2 Wochen, also bis zum 19.7. Ja, das sollte passen. Gut, und was gibt es für die Online-Werbung zu tun? Also es muss der Werbetext für die Webseite geschrieben und hochgeladen werden. Das sollte am besten schon innerhalb der nächsten Woche passieren. Und dann sollten wir natürlich auch noch in den sozialen Medien Werbung machen. Ja, auf jeden Fall. In den sozialen Medien können wir auch schneller Updates posten. Außerdem können Interessierte über die Seite Kontakt zu uns aufnehmen, falls sie Fragen haben. Das ist auch wichtig. Das klingt sinnvoll. Das sind dann also noch 2 Aufgaben. Werbung auf der Webseite platzieren und in den sozialen Medien posten. Die Frage ist, wer macht das? Herr Gonka, Sie pflegen im Moment unsere Webseite. Ja, richtig. Ich kann die Werbetexte für die Webseite schreiben, falls Sie das sagen wollten. Ja, genau. Schön. Und würden Sie dann auch die Werbung bei den sozialen Medien posten? Also, um ehrlich zu sein, fürchte ich, dass mir dafür die Kapazitäten fehlen. Ich kann mich gern um die Zeitungsanzeige kümmern und die Werbetexte schreiben und auf die Webseite setzen. Mehr schaffe ich aber nicht. Okay, das ist verständlich. Dann brauchen wir jemand anderes für die Betreuung der Social-Media-Plattform. Wer kann das übernehmen? Ich kann das machen. Für diese Aufgabe gibt es dann aber keine Deadline, oder? Na, das hat noch etwas Zeit. Ich würde vorschlagen, dass ich die Werbetexte bis zum 10. schreibe und auf die Webseite setze. Ab dann können Sie die Betreuung der Social-Media-Plattform übernehmen. Ja, alles klar. Gut, dann wäre das geklärt. Weiter geht's mit... Entschuldigen Sie, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber was halten Sie von der Idee, wenn wir dieses Jahr ein Kamerateam buchen würden? Die Aufnahmen könnten wir dann auch für die Werbung im nächsten Jahr benutzen. Bisher haben wir ja nur Werbetexte. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Fotos und Videos erregen sicher mehr Aufmerksamkeit. Ein Kamerateam kostet sicher viel Geld. Ich müsste prüfen, ob das vom Budget her klappt. Mir fällt da gerade ein, wie wäre es, wenn wir einfach nach Sponsoren suchen? Dann hätten wir doch ein... Gute Idee, aber das heißt, dass wir uns um ein Kamerateam und Sponsoren kümmern müssen. Das ist ganz schön viel Arbeit. Ich finde die Idee mit den Sponsoren auch gut. Hat jemand von Ihnen einen Vorschlag, wen wir anfragen könnten? Also, wenn niemand etwas dagegen hat, könnte ich mich darum kümmern. Ich könnte ja einfach mal bei ein paar Firmen nachfragen, ob sie Interesse hätten. Vielen Dank, Herr Peterson. Wäre es möglich, dass Sie mir bis zum 20. Juli eine Rückmeldung zu möglichen Sponsoren geben? Moment. Ja, bis zum 20.07. Ja, ich denke, das geht. Und soll ich mich dann um das Kamerateam kümmern? Ich könnte das organisieren, also die Recherche und der Auftrag und die Betreuung beim Festival. Das wäre doch toll, dann könnten wir die Besucher und Besucherinnen während des Festivals auch interviewen und dann... Frau Hoos, entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Das sind alles ganz wunderbare Ideen. Aber es ist ja noch gar nicht klar, ob wir uns das Kamerateam überhaupt leisten können. Ich schlage vor, Sie recherchieren zunächst einmal die Kosten und schreiben mir in den nächsten Tagen dazu eine Mail. Dann prüfe ich das Budget und wir sehen weiter. Ja klar, so können wir das natürlich auch machen. Bis wann brauchen Sie den Kostenplan? Reicht es Ihnen bis zum 13.07., also in einer Woche? Das reicht. Vielen Dank, Frau Hoos. Mhm. Okay, dann haben wir die Punkte Sponsor und Kamerateam auch geklärt. Frau Hoos recherchiert die Preise bis zum 13.07. und Herr Peterson sucht Sponsoren bis zum 20.07. Dann haben wir die To-Dos abgeschlossen und können zum letzten Punkt. Entschuldigung, können wir noch mal kurz auf das Thema Werbung zurückkommen? Ich habe gesagt, dass ich die Social-Media-Plattform betreuen kann. Mir fällt aber gerade auf, dass mein Zeitplan doch ziemlich eng ist, wenn ich mich noch um die Sponsoren kümmern soll. Okay. Wer würde sich denn bereit erklären, noch etwas zu übernehmen? Naja, ich könnte das machen. Ab dem 10. Juli, richtig? Es kann aber sein, dass ich Ihnen dann wegen des Kamerateams erst ein paar Tage später Bescheid geben kann. Sie wollten den Kostenplan ja gern zum 13.07. Das wird dann wahrscheinlich knapp. Kein Problem. Was halten Sie vom 15.07.? Würde Ihnen das helfen? Oh ja, das kann ich schaffen. Super. Danke, dass Sie das übernehmen. Und vielen Dank an alle für Ihr Engagement. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir jetzt diesen Punkt abschließen und...